Mit der Erzählung Das Leichenbegängnis von Wilhelm Dies kommen nun Sprecher aus verschiedenen bayerischen Dialektgebieten zu Wort. Achten Sie auf die Unterschiede und die jeweiligen Eigenarten.